упражнение 25, страница 76. W. Einen dunklen Anzug Größe 50. In welcher Farbe? Ein halbes Kilo Wurst. 3 Mark 25 Pfennig. Der 21. April. Am 25. April.